Erst nach einiger Zeit, während der Weizenernte, kam Simson mit einem Ziegenböckchen, um seine Frau zu besuchen. Er verlangte, zu ihr ins Zimmer zu gehen, aber ihr Vater ließ ihn nicht hinein. Zweiter ihr Vater erklärte, ich dachte wirklich, du magst sie nicht mehr, deshalb habe ich sie deinem Freund gegeben. Aber ihre jüngere Schwester ist schöner als sie, nimm sie stattdessen. Dritter Simson antwortete ihnen, dieses Mal bin ich den Philistern gegenüber nicht schuldig, wenn ich ihnen etwas antue. Vierter Simson ging los und fing 300 Füchse. Er nahm Fackeln, band immer zwei Schwänze zusammen und befestigte eine Fackel zwischen ihnen. Fünfter dann zündete er die Fackeln an und ließ die Füchse in die Getreidefelder der Philister laufen. So verbrannte er das Getreide, sowohl die Garben als auch die noch stehenden Halme und auch die Olivengärten. Sechster, als die Philister fragten, wer hat das getan, sagte man ihnen, Simson, der Schwiegersohn des Timnaiters, weil dieser ihm seine Frau weggenommen und sie seinem Freund gegeben hat. Daraufhin kamen die Philister und verbrannten die Frau und ihren Vater. Siebter Simson sagte zu ihnen, wenn ihr so etwas tut, werde ich nicht ruhen, bevor ich mich an euch gerecht habe. Achter, er schlug sie schwer an Schenkeln und Hüften. Danach ging er hinunter und blieb in der Felsenkluft von Etam. Neunter, die Philister kamen daraufhin, lagerten sich in Juda und breiteten sich bei Lehi aus. Zehnter, als die Judäer fragten, warum seid ihr gegen uns gekommen, antworteten sie, wir sind gekommen, um Simson festzunehmen und mit ihm so zu verfahren, wie er mit uns verfahren ist. Elfter, 3000 Männer aus Juda gingen zur Felsenkluft von Etam hinunter und riefen Simson zu, weißt du nicht, dass die Philister unsere Herren sind? Warum hast du uns das angetan? Er antwortete ihnen, ich habe mit ihnen so verfahren, wie sie mit mir verfahren sind. Zwölfter, sie sagten zu ihm, wir sind gekommen, um dich festzunehmen und den Philistern auszuliefern. Simson erwiderte ihnen, schwört mir, dass ihr mich nicht selbst töten werdet. Dreizehnter, sie antworteten ihm, nein, wir wollen dich nur festnehmen und den Philistern ausliefern, aber wir werden dich nicht töten. Dann fesselten sie ihn mit zwei neuen Stricken und brachten ihn vom Felsen herauf. 14. Als er in Lehi ankam und die Philister schon jubelten, kam der Geist des Herrn über ihn. Die Stricke an seinen Armen wurden wie verbrannte Fäden, und seine Fesseln fielen von seinen Händen. 15. Als er dann einen frischen Eselskinnbacken fand, nahm er ihn und erschlug damit 1000 Männer. 16. Da rief Simson, mit einem Eselskinnbacken habe ich sie schwer besiegt, mit einem Eselskinnbacken habe ich 1000 Männer erschlagen. 17. Als er ausgeredet hatte, warf er den Kinnbacken weg. Seitdem nannte man diesen Ort Ramat Lehi. 18. Weil er aber großen Durst hatte, rief er den Herrn an und sagte, du hast deinem Diener diesen großen Sieg gegeben, und nun soll ich vor Durst sterben und den Unbeschnittenen in die Hände fallen. 19. Da spaltete Gott eine Vertiefung im Kinnbacken, und Wasser floss heraus. Als Simson getrunken hatte, bekam er neue Kraft und lebte wieder auf. Daher nannte man die Quelle, Quelle des Rufers, sie ist bis heute bei Lehi. 20. Simson führte Israel 20 Jahre lang, während die Philister herrschten.